Und nun geht es weiter bei FSK 93.0 101,4 im Kabel mit Klingding, der Sendung für aktuelle Musik. Jeden Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr aktuelle Musik. Dieses Mal mit dem Blurred Edges 2017 Feature. Blurred Edges hat am 2. Juni 2017 hier in Hamburg begonnen und geht bis zum 18. Juni. Das heißt, das letzte Wochenende steht noch bevor. Aktuell findet eine Veranstaltung statt im Kraftwerk Bille Bullerdeich 14. Wer noch Unternehmungsgeist und Lust hat auszugehen, kann das im Kraftwerk Bille Bullerdeich 14 in, ich glaube, das ja, ist zu finden. Da spielt die Gruppe, die Performance-Gruppe Red Monkey, eine offene Performance-Gruppe, die sich improvisatorisch mit dem Verhältnis von Klang und Bewegung auseinandersetzt. Sie hinterfragt die Grenzen zwischen den beiden Medien und verwischt sie und zieht sie neu. Red Monkey ist eine Plattform für Künstlerinnen, die aktiv im Bereich Feminismus und Gender sind. Und ja, die Veranstaltung ist also jetzt noch zu sehen und zu hören im Bullerdeich 14. Nun das Programm der heutigen Klingding-Sendung. 2 Stunden bis 0 Uhr wird Klingding Aufnahmen von dem aktuellen Blurred Edges Festival für aktuelle Musik bringen, und zwar Aufnahme von den Frequenzgängen, eine Veranstaltung, die ziemlich am Anfang stattfand, 3.6. Amplituden 1. Und dann geht's weiter mehr in Süden zum Kulturdeich Vettel mit der Präsentation einer Klanginstallation und dem Konzert mit Krautrock und verschiedenen anderen. Näher gehe ich dann drauf ein. Dann eine Aufnahme vom Ernstfall, einer Konzertperformance im Raum von Hans Christian Jänicke in Altona, in Ottensen genauer gesagt, in der Arnoldstraße 1. Es geht dann weiter zum, die hat stattgefunden, die Ernstfall-Konzertperformance am 8.6. Und dann geht es weiter zum 10.6. zum H7 Club at Blurred Edges 2017 mit 2 Solis. Ein weiteres Solo, ganz aktuell von gestern, gleich am Anfang der Sendung. Später werde ich noch ein bisschen auf das Programm von Blurred Edges, das in den nächsten 3 Tagen zu hören und zu sehen ist, eingehen. Eine Aufnahme von einer Veranstaltung, die in Zusammenhang steht mit einer Ausstellung. Die Ausstellung ist in der Friese und wird gemacht von der Therapeutischen Hörgruppe Köln mit Dirk Specht, Tobias Grevening und Volker Hennes. Sie nennen ihr Projekt, dass sie ihre Installation, ihre Klanginstallation nennen sie Esoeda. Und Christoph Schiller aus Basel hat die Schachtel dort ausgestellt, einen ganzen Raum mit verschiedenen Teilen, die wohl alle in die Schachtel passen, die Christoph Schiller mitgebracht hat. Eine Installation an der Wand und ich habe es zumindest so aufgefasst, Partituren oder partiturähnliche Grafiken an der anderen Wand und ein Tisch mit dem genaueren Inhalt der Schachtel. Die Ausstellung wurde eröffnet am 9. Juni, also vor einer Woche, ist aber noch zu sehen morgen. Sehe ich das richtig? Nein, morgen nicht. Ah, doch, morgen auch noch von 17 bis 19 Uhr und dasselbe am Samstag und am Sonntag ebenfalls von 17 bis 19 Uhr in der Friese Künstlerhaus Hamburg in der Arnoldstraße 26 bis 30 in 22765 Hamburg-Ottensen. Und Christoph Schiller hat gestern mit Dodo Schielan und Birgit Ulher zusammen ein Konzert gemacht mit Interpretation der Arbeiten, die in der Schachtel sind. Das Konzert nannte sich dann auch Aus der Schachtel. Und nach einem ersten Konzertbeitrag von Birgit Ulher, Trompete Solo mit verschiedenen Präparationen, hat Christoph Schiller dann seine Arbeit vorgestellt, die sich Luftdruck in Klammer Sinustöne von 2014 nennt. Und darum, soweit ich es verstanden geht es darum, parallel und hintereinander verschiedene Luftdrücke in umzuinterpretieren in Sinustöne und das hörte sich dann so an. Christoph Schiller mit Luftdruck, in Klammer Sinustöne, einem Bestandteil seiner Installation, seiner Klanginstallation, die den Titel hat Die Schachtel, gestern in einem Konzert in der Friese in Hamburg-Ottensen. Wir gehen weiter zurück, eine Woche fast, genauer gesagt am Samstag, den 10.06. hat der H7-Club verschiedene Gäste eingeladen und natürlich das Stark-Bewölkt-Quartett. Das Stark-Bewölkt-Quartett hat begonnen, das Konzert am H7-Club. Dann ging es weiter mit einem Solo von Dominic Lash, einem Kontrabassisten aus Bristol. Und dann folgten Kombinationen, also Ad-Hoc-Gruppen von Christoph Schiller. Allerdings dann nicht mit Sinustönen, sondern mit dem präparierten Spinett. Joni Silver, Bassklarinette Dominic Lash, den wir gleich hören werden. Kontrabass Birgit Ulher, Trompete und weitere Besetzungen. Aber nun zu der Aufnahme mit Dominic Lash am Samstag, den 10.06. ein längeres Solo, es geht ca. 21 Minuten lang, das er gespielt hat im Anschluss an das Stark Bewölkt Quartett als zweiten Teil des ersten Sets am 10.06. im Künstlerhaus Faktor, und das hören wir jetzt zur Gänze. Dominic Lash mit einem Kontrabass-Solo beim H7-Club at Blurred Edges 2017 am 10.06. Samstag vor einer Woche im Kulturhaus, Künstlerhaus Faktor in der Max-Brauer-Allee 229. Das war Teil, der zweite Teil des ersten Sets sozusagen, der Improvisation in Ad-Hoc-Gruppen. Beteiligt waren bei dem H7-Club at Blurred Edges 2017 Elisabeth Flunger, Percussion, G.D. Zazy, Turntables, Svetlana Marasch, Electronics, Jonny Silver, Bassklarinette, Christoph Schillers, Spinett, Gregory Büttner, Computer, Objects, Michael Meyerhof, präpariertes Cello, Birgit Ulter, Trompete, Radio, Objects und Heiner Metzger, Soundtable und Objects. Und natürlich Dominic Lash, den wir gerade hörten. Bevor ich jetzt eine weitere Aufnahme von dem H7-Club spiele, nochmal kurz auf das Programm eingehen, das Blurred Edges dieses Wochenende noch zu bieten hat. Morgen beginnt eine Veranstaltung schon um 15 Uhr, und zwar Raga Trigger Part 2 mit dem Untertitel zum Drehtonus des Nachmittags. Spielen die drei Musikerinnen Georgia Hoppe, Julian Schäfer. Georgia Hoppe spielt Holzblasinstrumente und Streichinstrumente. Julian Schäfer, Bansuri und Sass, und Basti Öst, Drums und Percussion. Die drei Musiker spielen von traditionellen indischen Ragas ausgehend hinein in freie Klangwelten. Ragas für verschiedene Tageszeiten triggern die Fantasie und musikalische Erfahrung der Musiker. Das also morgen von 15 bis 15.30 Uhr, kurz eingefasste der Zeitrahmen, in den Farbwerken M6 Konterkaro. Die Farbwerke sind in der Marktstraße 6 im Karolinenviertel. Um 19 Uhr geht es weiter im Künstlerhaus 1.1, das ist in Ostdorf im Lübbersmeierweg 11, ein Künstlerhaus namens 1.1. Dort werden die Helgoländer Windstärken für 4 Blasinstrumente, interpretiert von 4 Musikerinnen und Musikern. Und das ist eine Arbeit der naturwissenschaftlich geschulten Künstlerin Marianne Grewe, die Fragen an das Natur- und Kulturverhältnis stellt und das umsetzt in eine Partitur, die dann interpretiert wird von den 4 Musikerinnen und Musikern unter dem Titel Blowing in the Wind, morgen um 19 Uhr im Künstlerhaus 1.1. Um 20 Uhr ist eine weitere Veranstaltung im Werkhaus Münzviertel, Rosenallee 11, 2. Stock, und zwar Multiphonics, die Konzertreihe für Free Jazz, frei improvisierte Musik und Performance, hat eingeladen ein Duo, und das ist Urs Leimgruber, der Saxophonist aus der Schweiz. Er wird vorwiegend Sopransaxophon spielen, und Andreas Willers, soweit ich weiß, aus Berlin, Electric Guitar. Weiter wird auftreten an dem Abend das Duo Björn Lücker, Schlagzeug, Drumset, und John Hughes als Veranstalter mit Kontrabass. Das erste Duo mit Urs Leimgruber und Andreas Willers verspricht einen Abend mit Interaktion und Abstraktion, Intuition und Struktur. Es wird sich entfalten ein offener Schaffensprozess, in dessen Konzentration auf das Wesentliche die Vermeidung jeglicher Redundanz erlaubt. Das also morgen, 20 Uhr im Werkhaus Münzviertel. Und 2 Stunden später, um 22 Uhr, lädt die Hörbar ein in der Brigittenstraße 5 mit Electronics, Noise and Found Footage, wobei Hörbar ergänzt wird mit sichtbaren Elementen. Konkret ist eingeladen und werden auftreten Bernhard Schreiner aus Frankfurt, Benjamin Flesser und Echtzeitgenerator. Das sind Markus Plupins und Eike Ahlers. Zum Erstgenannten: Bernhard Schreiner arbeitet mit Klang. In seinen Werken ist er der Musikgeschichte auf der Spur. Das Label Soundkünstler empfindet er trotzdem als zu eng. Ein Zitat von Alexander Jürgs zur Vorstellung von Bernhard Schreiner. Benjamin Flesser, der zweite Act des Abends, arbeitet mit modularen Synthesizern und manipulierten sowie selbstgebauten elektronischen Komponenten. Und das dritte Projekt, das Projekt Echtzeitgenerator, gibt es seit 2010. Die beiden Musiker verbindet die Liebe zur Improvisation und zur darstellenden Kunst Videoinstallation / Da werden also Elemente der Improvisation mit auskomponierten Klanggebilden gemischt. Plupins ist der Klang und die Einfachheit in seinen Kompositionen wichtiger als Virtuosität. Zitat: Das Ziel ist der Klang selbst und nicht die ausgeklügelte Komposition in seiner Perfektheit. Er beabsichtigt Entschleunigung in einer hochkomplexen und schnellen Zeit, sich der Einfachheit hinzugeben und diese zu erleben. Während Plupins unverkrampft obertonreiche synthetische Klänge generiert, spielt Ahlers, also Eike Ahlers, Neues mit der E-Gitarre. Und dann scheint es noch Videoarbeit, Videobeiträge dazu zu geben. Das also morgen, die Veranstaltung am Sonntag, werde ich dann nachher hinweisen. Jetzt zu einem weiteren Solo-Auftritt. Der H7-Club war ja, wie gesagt, unterteilt in Solis, zwei Solis und mehrere Kombinationen von den eingeladenen und veranstaltenden Musikerinnen und Musikern. Drei Solis haben schon am Tag davor beim stark bewölkt Abend stattgefunden, neben Komposition, die höchstwahrscheinlich in den nächsten Sendungen der Redaktion für bürgerliche Kunstmusik bei FSK gesendet werden. Die Sendung ist, soweit ich weiß, immer am zweiten Samstag des Monats von 20 bis 23 Uhr. Also gerne da reinhören. Und Hinweise auf die vergangenen und aktuellen Klingding-Sendungen gibt es bei www.hierunddah.de. /klingding.html und das Programm von Blurred Edges ist natürlich zu sehen unter der Webadresse www.vamh.de oder blurrededgeszusammengeschrieben.de. Jetzt aber zu dem Mitschnitt von dem H7-Club. Das Solo von J.D. Zazy war am Beginn des zweiten Abschnittes, hat auch so eine ungefähr Länge, ein bisschen länger sogar noch als das gerade gehörte Solo von Dominic Lash. Und J.D. Zazy, Elektronikerin, und hat für mein Gefühl eine ganz eigene Form, eigenwillige Form für Elektroniker gewählt bei dem Abend, sehr konzentriert, fast ein bisschen wollte gerade sagen minimalistisch, wenn das nicht immer falsch verstanden würde, aber hören wir rein in die Aufnahme von J.D. Zazy vom 10.06. im Künstlerhaus Faktor. Thank you.